Die Radio Wissen. Hielscher oder Hase? Ich bin so ein klassischer Arbeitsplatzdrucker. Weißt du, was das ist, ne? Hast zu Hause keinen eigenen Drucker, druckst alles am Arbeitsplatz. Frage nur, an welchem Arbeitsplatz, werde ich an dieser Stelle hier nicht verraten. Es gibt aber Leute, die drucken noch. Und die drucken auch mit einem Drucker zu Hause. Und dafür brauchen sie oft Druckerpatronen. Ja, und du zum Beispiel. Und wenn du eine neue kaufen willst, musst du dafür sehr viel Geld ausgeben. Allerdings. Je nach Größe und Modell. Zwischen, ich habe mal kurz nachgeschaut mit deiner Hilfe, 30 und 70 Euro pro Monat. Viele setzen deshalb auf solche Billigpatronen, also sozusagen gleiche Hülle, andere Tinte reingefüllt. Aber das hat Hewlett-Packard, HP, scheinbar so gefuchst, dass sie das jetzt mit einem Trick unmöglich gemacht haben. Was ist da genau passiert, Martina? Also viele HP-Kunden, unter anderem auch ich, konnten gerade irgendwie nicht mehr drucken. Zumindest halt, wenn sie solche Billigpatronen verwendet haben, so wie ich. Stattdessen gibt der Drucker halt so eine Fehlermeldung raus und die sagt, die Patrone ist fehlerhaft oder veraltet. Denn HP hat Mitte September ein automatisches Update seiner Druckersoftware gemacht. Und das hat eben zur Folge, dass HPs Druckersoftware Fremdpatronen nicht mehr akzeptiert. Das heißt, der Drucker macht mir also missverständlich klar, hey, ich will nur noch die originalen, teuren HP-Patronen haben. Ich bin ein Drucker mit Ansprüchen. Genau, und das Gemeine ist aber, HP hat die Kunden, also auch mich, nicht vorher über diesen Schritt informiert, einfach nur die Software abgedatet. Und das war bestimmt richtig super für den Mitarbeiter der HP-Hotline, den du dann angerufen hast. Genau, vor allem, weil ich musste gerade ein Manuskript ausdrucken. Ne? Ja, du warst also, tierisch sauer. Genau. Das heißt, die wurden halt von genervten und enttäuschten Kunden geflutet und das ganze Ausmaß der Misere, das kam halt eben erst durch Recherchen des niederländischen Unternehmens 123 Inkt ans Licht. 123 Inkt hat nämlich, die machen selber solche Fremdpatronen für HP und die haben plötzlich auf jeden Fall alle den Dienst verweigert und die dachten so, hey, was ist denn hier los? Und was sagt HP dazu? Also jetzt nicht an der Hotline, sondern offiziell so als Statement? Also in der ersten Stellungnahme haben sie erstmal gesagt, nö, also wir wissen von nichts, ne? Aber dann haben eben das Blog Golem und die BBC, die haben nachgehakt und recherchiert und dann hat HP eben zugegeben, ja okay, also bei den Druckermodellen OfficeJet, OfficeJet Pro und OfficeJet Pro X, dass die halt eben so umgestellt worden sind, dass sie nur noch mit den Patronen funktionieren, die halt ein Original HP Sicherheitschip haben. Und HP hat auch zugegeben, dass man damit halt das innovative Produktangebot und das geistige Eigentum schützen will. Oder wie Zeit Online hier etwas hämisch schreibt, vielleicht auch nur das einträgliche Geschäft mit Tintenpatronen. Und dieses Geschäft ist ja tatsächlich ziemlich einträglich, funktioniert nach dem Prinzip, man lockt die Kunden mit sehr, sehr billigen Druckern und macht dann die große Kohle nachher, indem man einfach sehr, sehr teure Patronen verkauft, die immer wieder sozusagen neu gekauft werden müssen. Aber dürfen die das jetzt? Also dürfen die diese Fremdpatronen ausschließen? Das ist halt die gute Frage, ne? Also der CT-Redakteur Tim Germer, der fordert hier gerade in einem Kommentar, dass sich Justiz und Verbraucherschützer eigentlich dringend mal darum kümmern müssen, was die IT-Branche ihren Kunden per Update-Funktion antut. Der muss ja überlegen, man kauft was, hat aber gar nicht die vollen Rechte daran, weil einem die Firma vorschreibt, wie man damit umgeht. Und das ist ja ein Problem, was weit über Drucker hinausgeht. Ne? Also das ist ja eigentlich auch das Prinzip von Apple. Ne? Der Netzaktivist Cory Doctorow kritisiert hier, Zitat, wenn alles, was Software beinhaltet, gegen unseren Willen und unsere Interessen ferngesteuert werden kann, dann haben wir das persönliche Eigentum abgeschafft für ein neu feudales System, in dem alles auf ewig den Unternehmen gehört. Und Doctorow sagt halt, ähnliche Tendenzen sieht er auch bei Thermostaten, Herzschrittmachern, Alarmanlagen oder bei Autos. Beim Internet der Dinge sozusagen. So, was passiert jetzt? Also bei Druckern wäre meine Empfehlung, einfach wirklich auf andere Hersteller zu setzen, die dieses billige Drucker, teure Patronen-Ding nicht mitmachen. Also Brother und Epson zum Beispiel, die verkaufen halt normal teure Drucker zum Beispiel, die man dann halt wieder preiswert mit Originaltinte wieder befüllen kann. Außerdem ist es aber auch was Lustiges passiert. Gerade sind nämlich halt die Billigpatronenanbieter natürlich auch nicht untätig geblieben. Die Firma Peach hat nämlich gerade bekannt gegeben, dass es ihnen gelungen ist, die, Zitat, zweifelhafte Abschottung der HP-Software zu umgehen. Peach hat nämlich dazu die Sicherheitschips seiner eigenen recycelten HP-Patronen umprogrammiert und es geht jetzt wieder. Das funktioniert wieder. Druckerpatronen. Krieg. HP-Drucker waren da etwas, ja, genau so kann man sagen, ein wirklicher Krieg, waren da etwas wählerisch in letzter Zeit, aber das könnte sich in Zukunft auch wieder ändern. Und am Ende muss man ja auch einfach sagen, ich meine, das Geschäftsmodell liegt ja offen. Also ich meine, es weiß ja jeder, es gibt diesen Drucker nur so billig, weil die Kohle halt nachher machen, ne? Also ich meine, das ist immer so kurzfristig gedacht. Die Menschen denken einfach viel zu kurzfristig. Die Menschen denken einfach zu kurzfristig. Martina Schulte war das. Die Radio Wissen. Hielscher oder Hase?